Über die Beileidsbezeigung des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Ableben von Fidel Castro Roots berichteten vom 27. November bis zum 1. Dezember die Massenmedien vieler Länder. Die Nachrichtenagenturen TASS und DIA Novosti und die Zeitung Komsomolskaja Prawda in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepage Zhongguo Xinwenwang in China, die Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Zeitung Gramma und der Sender Relo in Kuba, die Zeitung Nandan in Vietnam, die Nachrichtenagentur Indien-Asien, die Nachrichtenagentur in Kyoto und Jeju in Japan, die Nachrichtenagentur Focus in Bulgarien, die Nachrichtenagentur EFT in Frankreich, die Nachrichtenagentur UPI und die Internetwebsite Google News in den USA, die Zeitung La Juventude in Uruguay, die Zeitung O Globo in Brasilien und die Internethomepage des Brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der TVRK meldeten, dass Genosse Kim Jong-un zum Ableben des höchsten Führers der kubanischen Revolution Fidel Castro Roots ein Beileidstelegramm an den Präsidenten des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba Raul Castro Ruz gerichtet hatte. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Internet-Homepage Fanchivang und die japanische Nachrichtenagentur Zizi teilten mit, dass Kim Jong-un einen Kranz an die Botschaft der Republik Kuba geschickt hatte. Der russische Sender Sputnik, die Zeitung Dagongbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong und die Internet-Homepage Xinhua Wang in China, der venezolanische Fernsehsender Telesur, die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen brachte Nachricht über den Kondolenzbesuch des Marschalls Kim Jong-un in der kubanischen Botschaft in der TVRK.